Kapitel 14. Whopper GmbH Kaltofen, guten Tag. Hallo Claudia, Sven Burgner aus Berlin am Apparat. Hallo Sven, wie geht's Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Ziemlich viel Stress zurzeit, aber es geht schon. Wir haben ja schon lange nichts mehr gehört voneinander. Ja, stimmt. Bei uns ist auch ziemlich viel los im Moment. Claudia, der Grund, warum ich anrufe. Bin ich. Das ist natürlich der eine Grund. Es gibt aber noch einen zweiten Grund. Wir planen da im Moment was Größeres in Magdeburg. Tja, und das geht halt nicht ohne Partner. Wir wollen das mit einem Partner von dort durchziehen. Der kennt die Verhältnisse besser als wir. Und zwar Peter Groß. Er hat mir gesagt, er bezieht seine Sachen auch von euch. Peter Groß, klar, den kenne ich. Ein alter Partner von uns. Aber was hat das mit mir zu tun? Nun, also, bevor wir uns mit ihm zusammentun, würden wir... Wir hätten ganz gern ein paar Informationen über ihn. Wie er zahlt und so. Ob er zuverlässig ist. So eine Kooperation ist schließlich Vertrauenssache. Und da dachte ich, ich könnte vielleicht, das heißt, Sie könnten mir vielleicht ein paar Auskünfte geben. Aber warum fragen Sie dann nicht bei der Interkredit an? Die machen doch nichts anderes. Haben wir natürlich schon gemacht. Aber ich habe mir gedacht, ein paar Zusatzinformationen könnten nicht schaden. Tja, Sven, konkrete Zahlen über Preise und so kann ich leider nicht weitergeben. Das ist Geschäftsgeheimnis. Ich könnte höchstens ganz allgemein was über die Zahlungsmoral sagen. Klar, aber das wäre ja auch schon was. Also, bei uns hat er immer pünktlich bezahlt. Und was ich sonst noch so weiß über ihn ist, dass er, ich glaube, er hat jetzt mittlerweile schon 5 Lokale. Er gilt als der Gastronom dort. Absolut seriös. Also, ich hätte da keine Bedenken. Ist es wieder so ein Yuppie-Lokal, was Sie mit ihm da machen wollen? Nein, nein, wir dachten da an was Bayerisches mit eigener kleiner Brauerei, großem Biergarten und so. Dann kann ich ja vielleicht auch mit einigen Aufträgen von Ihnen rechnen. Klar, Claudia, wir vergessen Sie schon nicht. Vor allem jetzt, nach diesen wertvollen Informationen. Sind Sie mir ja auch noch was schuldig. Natürlich. Okay, das wär's. Jedenfalls vielen Dank. Oh, bitte, bitte. Na dann, viel Glück in Magdeburg. Danke, bis bald. Ja, bis demnächst. Tschüss. Tschüss.